Ich darf nicht wieder gegen Finley verlieren. Wenn mich der dämlichste Junge der Schule schlägt, will mich doch erst recht keiner an seinem Tisch haben. Wie willst du ihn denn schlagen? Der hat irgendwie übernatürliche Kräfte. Ich werde ihn nicht schlagen. Ich werde diese Woche 10 Pfund zunehmen und dann komme ich in die Bulldoggen-Gewichtsklasse. Und dann können wir beide gegeneinander kämpfen. Der Ehrgeiz hatte uns gepackt. Rupert und ich trafen uns nach der Schule zum Muskeltraining. Rupert fuhr mein altes Catcar und ich versuchte ihn mit meinem Football in voller Fahrt abzuwerfen, was gar nicht so leicht war. Fertig? Kann ich nicht auf dich werfen? Später. Du fährst besser als ich und ich bin der bessere Werfer. Leider traf ich nicht ihn, sondern das Deko-Porzellan-Bambi, das im Garten meiner Eltern stand. Pech. Greg, lass den anderen auch was übrig, Schatz. Geht nicht, ich muss Muskeln aufbauen. Warum? Ich finde, dein Körper ist genau richtig, so wie er ist. Heute wurde ihm beim Wrestling der Hintern versohlt. Was ist los mit dir? Warum schreibst du dich freiwillig für irgendwas ein? Du hast dich für Wrestling eingeschrieben? Irgendwie schon. Man schreibt sich niemals für irgendwas in der Schule ein. Man fliegt unterm Radar durch. Und so weckt man auch bei niemandem irgendwelche Erwartungen. Danke, Roderick, für diese weisen, motivierenden Worte. Aber vielleicht betrachtet man das besser als Chance, sich in etwas hervorzutun. Was lerne ich in der Schule, was ich mir nicht selbst beibringen kann? Also, Greg, ich find's toll, dass du die Gelegenheit nutzt, um etwas Neues zu lernen. Das ist der erste Schritt zur Eigenverantwortlichkeit. Und obwohl ich tagelang gegessen hatte, was das Zeug hielt, hatte ich kein Gramm zugenommen. Als das nächste Wiegen vor dem Wrestling-Training anstand, hatte ich eine geniale Idee. Keine Ahnung, wo es angesetzt hat, aber du hast 5 Kilo zugenommen und bist jetzt in der Bulldoggen-Klasse. Ja. Ich dachte, du hast diese Woche nicht zugenommen. Fußgewichte von meiner Mutter. Okay, Bulldogge Häfli. Dein neuer Gegner wartet. Ich konnte es nicht fassen. Ich sollte gegen Patty kämpfen. Gegen die Heulsuse aus dem Kindergarten. Was? Aber das ist Jungs-Wrestling. Schon mal was von Gleichberechtigung gehört? Ihre Eltern haben mit einer Klage gedroht. Also zeig ihr, was es heißt, gegen einen richtigen Mann zu kämpfen. In Ordnung? Komm schon, worauf wartest du? Hä? Du bist ein Schwachmat, Häfli. Jetzt fang endlich an. Sie ist ein Mädchen, wo pack ich sie an? Sie nutzte meine Verunsicherung gnadenlos aus und hockte mit all ihrem Gewicht auf mir. Da richtete Angie, die von der Schülerzeitung, auch schon ihren Fotoapparat auf uns. Krieg ich jetzt vielleicht meinen guten Gegner? Ein großer Tag für Frauen. Sieh mal, wer in der Zeitung steht. Du bist berühmt! Du bist auf der Titelseite! Es war zum Verzweifeln. Wie ich es auch gedreht und gewendet hatte, ich hatte keine Chance. Und das versuchte ich Rupert nachmittags bei mir zu Hause zu erklären. Wir spielten gerade unser Lieblingscomputerspiel. Wenn ich sie besiegt hätte, was ich locker geschafft hätte, hätten sie mich drangekriegt, weil ich einem Mädchen wehgetan habe. Warum will die überhaupt wresteln? Wer weiß. Mädchen können sehr verwirrend sein. Heute erst habe ich ein Mädchen sagen hören, Bryce Anderson hätte einen süßen Po. Was soll das überhaupt heißen? Ein Po kann nicht süß sein. Es ist ein Po. Ich weiß, aber das hat sie halt gesagt. Wieso sprechen Mädchen in unserem Alter eigentlich nicht wie normale Leute? Und wie willst du jetzt Klassenliebling werden? 2 Worte. Perfekt gekleidet. Und wie willst du das anstellen? Oh, das ist ganz leicht. Hemd und Krawatte und alle sind beeindruckt. Ich schwör dir, das klappt 100 Pro.